Die Königin von Saba, von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Gesang. Die Bücher der Gottessucher schildern die Korrespondenz zwischen König Salomo und der Königin von Saba. Unter den vielen Charismen, die Gott dem Salomo schenkte, war das Verstehen der Sprache der Vögel und jede Art von Weisheit. Er war der Herr der Menschen, der Genien und der Vögel. Wenn er durch den Äther reiste, auf seinem magischen Teppich aus grüner Seide, der vom Wind gewoben war, nach des Königs Gebot, dann standen die Menschen zu seiner rechten Seite, die Geister zu seiner linken Seite, und eine Armee von Vögeln flog über dem Teppich, um alle auf dem Teppich vor der Sonnenhitze zu schützen. Eines Tages beschaute er alle seine Vögel, da merkte er, dass der Widerhopf fehlte, und als er fragte, warum Hutut abwesend war, beschloss er, Hutut zu bestrafen, weil er nicht mit den anderen Vögeln gekommen. Als er seine Rede beendet, erschien der Widerhopf und entschuldigte sich für seine Abwesenheit, denn er hätte Länder angeschaut, die den König noch nie gesehen hatten, und er hatte Saba gesehen, das regiert ward von der Königin von Saba, die sehr reich war und auf einem Thron saß, der von Gold und Silber gemacht und besetzt mit kostbaren Edelsteinen. Die Königin und ihr Volk waren Anbeter der Idole und huldigten der Sonne. Sie waren unter dem Einfluss Satans, der sie abgebracht hatte vom rechten Weg. Darum schrieb Salomo folgenden Brief an die Königin von Saba. Vom Knechte Gottes Salomo, dem Sohn Davids, an die Königin von Saba. Im Namen Gottes des Herrn. Friede sei mit dem, der folgt der rechten Weisung. Erhebe dich nicht gegen mich, streite nicht gegen mich, aber komm und unterwirf dich meiner Weisheit. Salomo parfümierte diesen Brief mit Rosenöl und siegelte den Brief mit seinem wundertätigen Siegel. Dann gab er Hutut den Brief und sprach zu Hutut, er solle den Brief nach Saba tragen und ihn fallen lassen im Gemach der Königin. Dann solle Hutut demütig warten auf die Antwort der Königin von Saba. Der Widerhaupt flog los und überbrachte den Brief. Er flog durch das offene Fenster in das Privatgemach der Königin und ließ den Brief in ihren Ausschnitt fallen auf den mächtigen Busen. Als die Königin den Brief gelesen hatte, rief sie ihre Weisen, dass sie ihr raten mögen, was sie nun zu tun habe. Die Weisen sagten, sie seien Krieger und bereit, gegen Salomo aufzumarschieren, sobald die Königin dieses gebiete. Der Brief sei aber an sie persönlich gerichtet, und darum müsse sie selber die Entscheidung fällen. Die Königin wünschte, eine Invasion zu vermeiden und all das Übel, das den Kriegen folgt. Darum beschloss sie, Salomo Gaben zu senden, und sie wählte dazu 500 männliche Sklaven und 500 weibliche Sklavinnen aus und 500 Ingots aus Gold, eine Krone von allerbestem Edelgestein und eine große Menge von Moschusparfüm, Amberparfüm und Gewürze. Der Widerhopf kehrte eilig zurück zu König Salomo und erzählte ihm, was geschehen war, und dass die Karawane mit den Geschenken der Königin von Saba unterwegs war. Als die Leute aus Saba beim König Salomo ankamen, wurden sie vom König empfangen in einem großen Hof, umgeben von einer Mauer aus Gold und Silber. Salomo sprach verächtlich von den Gaben der Königin von Saba und schickte die Karawane zurück. Er bat die Leute noch, ihrer Königin auszurichten, dass König Salomo unsichtbare Heere gegen die Hauptstadt von Saba schicken werde und dass er so Saba erobern und das Volk der Königin gefangen nehmen werde. Als die Königin diese Botschaft empfing, beschloss sie, zu Salomo zu reisen und seiner Weisheit sich zu unterwerfen. Sie schickte ihren Thron mit einer Armee nach Jerusalem. Als sie schon auf dem Weg nach Jerusalem war, sagte Salomo zu seinen Fürsten, »Wer von euch wird den Thron der Königin von Saba zu mir bringen, bevor die Königin selber ankommt?« Und ein Genius, dessen Erscheinung schrecklich war, sagte, ich bringe dir den Thron, bevor du deine Versammlung hier beendet hast. Einer, der viele Bücher gelesen hatte und der anwesend war, meinte, der Genius brauche zu viel Zeit, den Thron zum König zu bringen, und er sagte, ich bringe dir den Thron, bevor du nur einmal deine Augenlider bewegt hast, und ebenso schnell bringe ich den Thron zurück. Einige halten diesen Belesenen für Asaf, den Wesir Salomos, andere für den Vater Elias, wieder andere für den Erzengel Gabriel oder einen anderen der Erzengel. Die meisten aber sind überzeugt, dass es Asaf war, den Asaf kannte, den Namen des Herrn. Wie dem auch sei, Salomo nahm das Angebot an. Salomo hob seine Augen gen Himmel und schlug seine Augen nieder zur Erde, und schon sah er den Thron der Königin von Saba vor sich stehen in seiner Halle. Salomo veränderte nun den Thron, denn er wollte sehen, ob die Königin von Saba ihren eigenen Thron erkennen würde. Als die Königin von Saba in die Gegenwart Salomos kam, zeigte er auf den Thron und sagte, »Ist dein Thron wie dieser Thron?« Und sie gab zur Antwort, »Mein Thron ist in allem diesem Thron gleich.« Dann wurde die Königin eingeladen, in den Palast zu gehen, den Salomo besonders für sie gebaut hatte. Die Mauern waren aus Blöcken von weißem Glas, und der Boden war gleichfalls aus Glas, über welches Wasser floss, und im fließenden Wasser schwammen viele Fische. Als die Königin sich wandte, in den Palast einzutreten, und als sie das Wasser sah, dachte sie, das Wasser wäre tief, da hob sie den Saum ihres Rockes, bevor sie das Wasser durchschritt. Bei dieser Handlung offenbarte sie ihre Beine, und Salomo hatte den Beweis, dass ihre Beine behaart waren wie die Beine einer Stute. Die Ansicht des Glases auf dem Boden erstaunte die Königin von Saba, und sie sagte, »O Meister, ich habe ungerecht an meiner eigenen Seele gehandelt. Nun weihe ich mich, gemeinsam mit Salomo, Gott dem Herrn, dem Schöpfer aller Kreaturen.« Einige Kommentatoren meinen, dass die Königin diese Worte aussprach, als Buße für ihre Anbetung der Sonne und teilweise auch aus der Furcht heraus, in dem Wasser, das sie sah, ertränkt zu werden. Manche sagen, dass Salomo daran dachte, die Königin von Saba zu heiraten, aber er konnte sich dazu nicht durchringen, wegen ihrer behaarten Beine. Die Dämonen, die allzeit Salomo auflauerten, entfernten die Haare von den Beinen der Königin durch die Benutzung eines höllischen Rasiermessers, aber es ist noch die Frage, ob Salomo sie daraufhin heiratete. Manche sagen auch, es sei nicht klar, wen die Königin von Saba schließlich heiratete, aber vermutlich war es der Häuptling eines heidnischen Stammes. Zweiter Gesang. Wie wurde Salomo Vater des Menelek von Äthiopien? Die Mutter des Menelek war ein Mädchen vom Tigris, das ist die Königin von Saba. Ihr Volk betete eine Schlange an, und jeder Mann hatte einmal seine älteste Tochter dieser Schlange zu opfern und große Mengen von Bier und süßer Milch. Als die Reihe an ihre Eltern kam, banden sie sie an einen Baum, zu dem die Schlange gewöhnlich kam, nach Trank und Speise zu suchen. Gleich danach kamen sieben Heilige und setzten sich unter den Baum wegen des Schattens, den der Baum gab. Als sie da saßen, tropfte eine Träne von der Jungfrau über ihnen auf sie, und als sie nach oben sahen, sahen sie die Jungfrau an den Baum gefesselt, und da fragten sie die Jungfrau, ob sie ein Mensch sei oder ein Engel. Die Jungfrau sagte ihnen, dass sie ein Mensch sei, und antwortete schon auf alle möglichen weiteren Fragen, indem sie erzählte, sie sei an diesen Baum gefesselt, auf dass sie zur Speise diene der Schlange. Als die sieben Heiligen die Schlange sahen, zog einer von ihnen sich an seinem Bart, und ein anderer sagte, die Schlange jagt mir Angst ein, und ein dritter schrie laut, lasst uns die Schlange zerreißen, und er schlug auf das Monster ein, unterstützt von seinen Kameraden. Sie töteten die Schlange mit einem Kreuz. Als sie die Schlange getötet hatten, floss Blut aus der Schlange und fiel auf die Füße der Jungfrau, und von diesem Moment an hatte sie die Beine einer Stute. Die Heiligen lösten ihre Fesseln und schickten sie in ihr Heimatdorf, aber die Leute dort verjagten sie, denn sie dachten, die Jungfrau wäre vor der Schlange geflohen. Da kletterte sie in einen Baum und verbrachte dort die Nacht. Am folgenden Tag holte sie einige Leute aus dem Dorf und zeigte ihnen die tote Schlange, und sie machten die Leute die Jungfrau zu ihrer Königin. Sie wählten zu ihrem Oberoffizier ein Mädchen, das wie die Königin Jungfrau war. Bald danach hörte die Königin von Saba von der medizinischen Weisheit des Königs Salomo, und sie plante, zu ihm zu gehen, dass er ihre Stutenbeine wieder in Frauenbeine verwandle. Sie und ihr jungfräulicher Offizier frisierten sich die Haare nach Art der Männer und gürteten Schwerter um ihre Hüften und zogen zum Hof Salomos in Jerusalem. Ihre Ankunft wurde dem König berichtet, der seinen Dienern gebot, den König von Abessinien in seine Gegenwart zu bringen. Sobald ihre deformierten Füße den Boden berührten des Königspalastes in Jerusalem, wurden ihre Beine wieder zu schönen Mädchenbeinen. Salomo hatte Brot, Fleisch und Wein hereingebracht und setzte es den beiden Frauen vor, die als Männer verkleidet waren. Aber sie aßen und tranken so wenig, dass Salomo vermutete, dass sie Frauen wären. Als die Nacht hereinbrach, ließ er zwei Betten bereiten für seine Gäste in seinem eigenen Schlafgemach. Er hängte in dem Raum einen Lederbeutel auf mit Wabenhonig darin und durchlöcherte den Lederbeutel, so dass der Honigseim in einen Becher tropfte. Und Salomo und seine beiden Gäste gingen zu Bett. In der Nacht hielt der König mit geschlossenen Augen Nachtwache. Dann schlief er mit offenen Augen. Die beiden Frauen erhoben sich von ihren Betten und wollten vom Honigseim im Becher kosten, aber sie sahen den König mit offenen Augen im Bette liegen und dachten, er sei wach, und so unterdrückten sie ihre Begierde nach dem Honigseim und blieben im Bett. Nach einiger Zeit wachte der König auf und schloss seine Augen, und die Frauen dachten, er schlafe nun, so erhoben sie sich von ihren Betten und begannen vom Honig zu schlecken. So wusste Salomo, dass sie Frauen waren, und er legte sich zu beiden ins Bett. Als er sie verließ, gab er jeder der Frauen einen silbernen Stab und einen goldenen Ring. »Wenn dein Kind ein Mädchen ist, gib ihr den Stab und schicke sie zu mir. Wenn es ein Knabe ist, gib ihm den Ring und schick ihn zu mir.« Beide Frauen kehrten schwanger in ihre Heimat zurück. Nach 9 Monaten gebar jede der Frauen einen Sohn, und jede Frau sagte ihrem Sohn, dass Salomo sein Vater sei. Als die beiden Knaben größer geworden, schickten die Mütter die beiden Knaben nach Jerusalem. Salomo wusste, dass sie den Anspruch stellten, als seine Söhne anerkannt zu sein. Er gebot ihnen, auf ein Gespräch zu warten. Man ließ sie 3 Jahre auf ein Gespräch mit ihm warten. Am Ende des 3. Jahres legte er seinem Freund die royale Robe an und setzte ihn in den Königsthron, während er sich in Lumpen hüllte und sich auf einen Fußschemel setzte. Als die beiden jungen Männer in den Thronsaal eintraten, streckte der Sohn der Ministerin seine Hand nach dem Freunde Salomos im Königsthron, denn er hielt ihn für den König. Aber der Sohn der Königin von Saba, Menelek war sein Name, stand aufrecht und verneigte sich nicht vor dem Freunde im Königsthron. Er schaute in den magischen Spiegel, den seine Mutter ihm mitgegeben hatte, und er sah, dass das Aussehen des angeblichen Königs nicht so königlich war wie sein eigenes, dass er nicht vor Salomo stand. Er schaute sich um und sah alle Männer im Saal und fand keinen so königlich wie sich selber. Schließlich fiel sein Blick auf Salomo, deren Lumpen auf dem Fußschemel saß, und er erkannte ihn sofort, trat zum Schemel und huldigte dem wahren König. Und Salomo sprach: mein wahrer Sohn. Der andere ist auch mein Sohn, doch er ist ein Narr. Menelek ließ sich nieder in Jerusalem und assistierte Salomo in der Königsherrschaft. Aber nach einiger Zeit merkte das Volk, dass Vater und Sohn sich nicht immer einig waren in den Richtersprüchen, und das Volk ward unzufrieden. Darum sagte das Volk, sie wollten nicht von zwei Herren regiert werden, und dass Salomo seinen Sohn zurück in dessen Heimat schicken müsse. Als Salomo dies Begehren des Volkes seinem Sohne mitteilte, sagte Menelek zu seinem Vater, »O Salomo, sage dem Volk, ist nicht Menelek mein wahrer Sohn? Ich werde meinen Sohn fortschicken, wenn ihr eure Söhne mit ihm ziehen lasst.« Und die Leute willigten ein, und so zogen die Söhne mit dem Prinzen Menelek nach Abessinien in Afrika. Als Salomo die Abreise seines Sohnes vorbereitete, sagte er ihm, die Bundeslade des Erzengels Michael sei mit ihm. Aber Menelek meinte, die Bundeslade Marias sei bedeutender. Er vertauschte das Äußere der beiden Laden und nahm die Bundeslade Marias mit sich nach Abessinien. Einige Tage später ward Jerusalem heimgesucht von einem Wirbelsturm. Salomo gab seinen Dienern den Befehl, nach der Bundeslade Marias zu schauen, denn Salomo glaubte, die Bundeslade Marias allein könne Jerusalem jetzt noch retten. Die Diener berichteten ihrem König, dass die Bundeslade Marias noch an Ort und Stelle war. Salomo gebot den Dienern, die äußere Verkleidung abzunehmen, und so entdeckten die Diener, dass es die Lade Michaels war. Salomo sandte Menelek einen Boten nach und forderte den Prinzen auf, die Bundeslade Marias zurückzugeben. Doch Menelek behielt die Bundeslade Marias. Menelek und seine Schar wanderten weiter und kamen nach Kajekor. Der Diakon, der die Bundeslade Marias trug, starb dort und wurde dort begraben. Nach der Beerdigung wollten sie ihre Reise fortsetzen, aber die Bundeslade Marias weigerte sich, sich zu bewegen. Menelek gebot, den Leichnam des Diakons auszugraben, und sie fanden, dass sein Finger des Diakons nicht begraben worden war. Als sie nun den Leichnam mit dem Finger wieder begruben, ließ sich die Bundeslade Marias wieder bewegen. Menelek und seine Leute zogen weiter. Sie kamen auf direktem Wege nach Tigray und erreichten schließlich Axum. Dort fanden sie den Satan dabei, ein Haus zu bauen und gegen Gott zu streiten. Als Menelek dem Satan sagte, die Bundeslade Marias sei gekommen, hörte Satan auf, das Haus zu bauen, und er riss nieder, was er bisher gebaut, und Satan zog von dannen. Die Steine wurden nun von Menelek verwandt, eine Kirche zu bauen für die Bundeslade Marias. Dritter Gesang. Wie die Königin geboren wurde, steht in einem alten Manuskript. Auch das Evangelium erwähnt diese Frau, als Jesus die Leute verdammte, die ihn verurteilt zur Kreuzigung, sagte er, die Königin des Südens wird sich erheben am Tag des Gerichts und wird mit ihnen disputieren und sie verurteilen und niederschlagen diese Generation, die nicht lauschen der Predigt meines Wortes. Denn die Königin des Südens kam vom Ende der Erde zu hören die Weisheit Salomos, und hier ist mehr als Salomo. Die Königin des Südens, von der Jesus sprach, war die Königin von Äthiopien. Und mit den Worten, dass sie vom Ende der Erde kam, wies Jesus auf die schwächliche Konstitution von Frauen hin und dass sie die lange Reise auf sich nahm und die brennende Sonnenhitze und den Hunger auf der Reise und den Durst nach Wasser. Diese Königin des Südens hatte ein sehr schönes Antlitz und ihre Gestalt war superb und ihr Verständnis und ihre Intelligenz, die Gott ihr gegeben hatte, waren von edlem Charakter, so dass sie nach Jerusalem reiste, zu hören die Weisheit Salomos. Dies tat sie nach einer Weisung Gottes, und so fand sie Gottes Wohlgefallen. Des Weiteren war sie ausgesprochen reich, und Gott hatte ihr geschenkt Herrlichkeit und Reichtümer, Gold und Silber, eine glänzende Erscheinung, Kamele und Sklaven und Händler. Und die Händler besorgten ihre Geschäfte und reisten umher für ihre Königin, zu Wasser und zu Lande, auch bis nach Syene in Ägypten, ja, bis nach Indien. Vierter Gesang. Und die Königin sprach: Höre, mein Volk, und leihe deine Ohren meinen Worten. Ich begehre Weisheit, mein Herz verlangt nach Einsicht. Ich bin geschlagen mit der Liebe zur Weisheit. Ich bin gefesselt von den Fesseln der Erkenntnis. Weisheit ist besser als Schätze von Gold und Silber. Weisheit ist besser als jede Kreatur auf Erden. Was unter der Sonne wollte ich der Weisheit vergleichen? Sie ist süßer als Honig und lässt einen mehr jubeln als Wein. Und sie erleuchtet mehr als die Sonne und ist kostbarer als Perlen und Edelsteine. Weisheit fettet besser als Salböl und sättigt besser als Speise und gibt mehr Ehre als Gold und Silber. Sie ist die Quelle der Herzensfreude und ein helles Licht für die Augen. Sie gibt feste Schritte den Füßen und ist ein Schutzschild für die Brust und ein Helm für das Haupt und ein Kettenhemd für den Rücken und ein Gürtel für die Lenden. Sie lässt die Ohren hören und die Herzen verstehen. Sie ist eine Lehrerin der Gelehrten und eine Meisterin der Klugen und gibt Ruhm den Ruhmbegierigen. Ein Königreich kann ohne Weisheit nicht bestehen und Wohlstand lässt sich ohne Weisheit nicht bewahren und die Nahrung bleibt ohne Weisheit nicht in den Vorratskammern. Ohne Weisheit sind die Reden der Zunge unerträglich. Weisheit ist der beste Schatz. Wer Gold und Silber aufhäuft, tut dies ohne Gewinn, wenn ihm die Weisheit mangelt. Aber wer Weisheit aufhäuft, diesen Schatz kann seinem Herzen niemand entreißen. Wegen der Bosheit der Übeltäter werden die gerechten Wohltäter gepriesen. Und wegen der Frevel der Narren werden die gütigen Weisen gepriesen. Weisheit ist erhaben und reich. Ich will sie lieben wie eine Mutter, und sie soll mich liebkosen als ihr Kind. Ich will folgen den Fußspuren der Weisheit, und sie soll mich immer beschützen. Ich will Weisheit suchen. Und sie soll immer bei mir sein. Ich folge den Spuren ihrer Füße, und sie wird mich nicht verschmähen. Ich will mich auf sie stützen, und sie soll mir wie eine diamantene Mauer sein. Ich will Asyl suchen bei ihr, und sie soll meine Kraft und Stärke sein. Ich will in ihr frohlocken, und sie soll mir graziöse Gnade sein. Es ist recht, den Fußspuren der Weisheit zu folgen, und recht für unsere Füße in den Pforten der Weisheit zu stehen. Wir wollen sie suchen, dann werden wir sie finden. Wir wollen sie lieben und sie wird uns nie verlassen. Lasst uns ihr folgen und wir werden sie gewinnen. Lasst uns um Weisheit bitten und wir werden sie empfangen. Wir wollen ihr unser Herz schenken, so dass wir sie nie vergessen. Wenn wir an sie denken, denkt sie auch an uns. In Gegenwart von Narren erinnere nicht an die Weisheit, denn die Narren ehren die Weisheit nicht und die Weisheit liebt die Narren nicht. Die Liebe der Weisheit gilt dem weisen Mann, und sie scheidet sich nicht von ihm. Wenn du den weisen Mann betrachtest, wirst du selber weise. Höre auf die Aussprüche seines Mundes, bis du weise wirst wie er. Schau dir an, wo er geht und steht, und verlasse ihn nicht. Mögest du Erbe seiner Weisheit werden. Ich liebe es, ihm zu lauschen, und ich liebe ihn auch, ohne ihn zu sehen. Und die ganze Geschichte, die ich über ihn hörte, weckt in mir Begierde nach ihm. Die Durst nach frischem Wasser. Und ihre edlen Sklaven und Mädchen sprachen: Unsere Herrin, die Weisheit fehlt dir nicht, und wegen deiner Weisheit liebst du die Weisheit. Wenn du zu ihm gehen willst, wollen wir mit dir gehen, und wenn du dich setzt, setzen wir uns mit dir, und dein Tod soll unser Tod sein, und unser Leben soll dein Leben sein. Die Königin machte sich bereit für die Reise in großem Pomp und Majestät, und vielen Dingen und langen Vorbereitungen. Denn durch den Willen Gottes verlangte ihr Herz, nach Jerusalem zu reisen, dass sie lausche der Weisheit Salomos. So machte sie sich bereit. Und 773 Kamele wurden beladen, und unzählige Maultiere und Esel wurden beladen. Und sie machte sich auf die Reise und folgte dem Weg ohne Pause, und ihr Herz vertraute auf Gott. Fünfter Gesang. Und sie kam an in Jerusalem und brachte dem König viele kostbare Geschenke, welche er begehrte zu besitzen mit großem Verlangen. Und er gab ihr große Ehre und freute sich. Und er gab ihr eine königliche Wohnung nachher bei seinem Palast. Und er schickte ihre Speise am Morgen und am Abend, jedes Mal 15 Maß weißes Mehl, gebacken mit Öl und Gewürze und Soßen, und 30 Maß von weißem Korn, woraus Brot gebacken wurde, für 350 Leute, 10 Ochsen, 5 Bullen, 50 Schafe, ungezählte Lämmer und Hirsche und Gazellen, und eine Tonne voll Wein von 60 Maßen und 30 Maßen alten Wein, und 25 singende Männer und 25 singende Frauen und Mädchen und Honig und Süßigkeiten und manches von der Speise, die er selber aß, und manches von dem Wein, den er selber trank. Und jeden Tag bekleidete er sie mit Kleidern, die bezauberten und verhexten die Augen des Mannes. Und er besuchte sie und ward gesegnet, und sie sah seine Weisheit und sein gerechtes Richten und seinen Glanz und seine Gnade und hörte die Beredsamkeit seiner Zunge. Und sie wunderte sich in ihrem Herzen und war erstaunt in ihrem Geist, und sie erkannte in ihrem Verstehen und empfing mit ihren Augen sehr klar, wie bewundernswürdig er war, und sie staunte außerordentlich über alles, was sie sah und hörte, wie perfekt er gebaut war von Gestalt, wie weise er war im Verstehen, wie friedlich er und gnädig war, wie gebietend seine Erscheinung. Und sie bemerkte, wie tief seine Stimme war und wie diskret seine Lippen sprachen und dass er würdevoll gebot und dass seine Antworten leise waren und voller Ehrfurcht vor Gott. All dies sah sie, und sie war erstaunt über den Umfang seiner Weisheit, und er mangelte nichts in seinen Worten und Reden, sondern alles, was er sprach, war perfekt. Sechster Gesang. Und die Königin von Saba sprach zu König Salomo: Gesegnet bist du, mein Meister, der solche Weisheit und Erkenntnis dir von Gott gegeben worden ist. Für mich wünsche ich nur, dass ich die geringste deiner Kammermädchen sein darf, so dass ich dir die Füße waschen dürfte und lauschen deiner Weisheit und vernehmen deine Erkenntnis und dienen deiner Majestät und mich erfreuen an deiner Klugheit. Oh, wie sehr erfreute mich deine Antwort und die Süßigkeit deiner Stimme und die Schönheit deines Ganges und der Gnadenreichtum deiner Worte. Die Süßigkeit deiner Stimme macht mein Herz jauchzen und macht das Mark in meinen Gebeinen stark und gibt Mut dem Herzen und guten Willen und Gnade den Lippen. Ich schaue auf dich und sehe deine unausschöpfliche Weisheit und deine außerordentliche Erkenntnis. Deine Weisheit ist wie eine Lampe in der Dunkelheit und wie ein Granatapfelbaum im Garten und wie eine Perle im Meer und wie die Venus unter den Sternen und wie der Vollmond im Nebelschleier und wie die glorreiche Morgenröte am Horizont. Ich danke dem Herrn, der mich zu dir geführt hat und dich mir gezeigt und ließ mich deine Stimme hören. Und König Salomo antwortete ihr und sprach: Weisheit und Erkenntnis kommen von dir selber. Was mich betrifft, ich besitze die Weisheit in dem Maß, wie Gott sie mir gegeben, weil ich sie von ihm erbeten habe. Und du, obwohl du nicht kennst den Gott Israels, hast diese Weisheit wachsen lassen in deinem Herzen und bist gekommen, mich zu sehen, mich, den Sklaven Gottes, und den Tempel und das Tabernakel, welchen ich errichtet habe und wo ich diene und bewege mich vor meiner Herren, der Bundeslade des Gottes Israels, der heiligen und himmlischen Tochter Zion. Nun, ich bin der Sklave meines Herrn, und ich bin nicht ein autonomer Mensch. Ich diene nicht gemäß meinem eigenen Willen, sondern entsprechend dem Willen des himmlischen Vaters. Und diese Rede entspringt nicht mir selber, sondern ich sage nur, was Gott mir zu sagen gebietet. Was immer der Herr mir gebietet, das tue ich, wohin immer er mich ruft, dahin gehe ich, worüber er mich belehrt, das verstehe ich. Ich bin nur Staub vom Staube, aber Gott hat mir einen Leib und eine Seele gegeben, und obwohl ich nur aus Wasser bestehe, hat Gott aus mir einen starken Mann gemacht, und obwohl ich nur ein ausgegossener Samentropfen bin, der vertrocknet wäre, hätte mein Vater ihn auf die Erde fallen lassen, hat Gott mich gemacht zu seinem Ebenbild und hat mich Gott selbst ähnlich gemacht. Siebenter Gesang. Die Königin gewöhnte sich daran, zu Salomo zu gehen und zu lauschen seiner Weisheit und sie in ihrem Herzen zu bewahren. Und Salomo ging täglich zu ihr und besuchte sie und gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Und die Königin besuchte ihn oft und fragte ihn alles, was sie wissen wollte, und er gab ihr auf alles eine Antwort. Und als sie 6 Monate bei ihm gewohnt hatte, wünschte sie, in ihre Heimat zurückzukehren, und sie sandte eine Botschaft an Salomo. Ich verlange sehr, bei dir zu wohnen, aber nun, aus Liebe zu meinem Volk, will ich heimkehren in meine Heimat. Alles, was ich von dir gehört habe, möge Gott es fruchtbar machen in meinem Herzen und fruchtbar in den Herzen aller, die es jemals hören werden. Denn das Ohr kann nicht satt werden im Lauschen auf deine Weisheit, und das Auge wird nie satt im Schauen auf die Schönheit deiner Weisheit. Und als die Königin diese Botschaft an Salomo geschickt, dachte er in seinem Herzen, eine Frau von solcher herrlicher Schönheit kam zu mir vom Ende der Erde. Was weiß ich, wird Gott nur Samen in ihr geben? Nun war Salomo ein großer Frauenfreund. Er nahm hebräische Frauen, ägyptische und kanaanäische Frauen, amoritische und moabitische Frauen, syrische Frauen und andere Frauen, von denen er gehört, dass sie außergewöhnlich schön wären. So hatte er 400 Königinnen und 600 Konkubinen. So hatte Gott schon zu Abraham gesagt, ich will deine Samen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Strande des Meeres. Und so tat Salomo. Also sprach Salomo, was weiß ich? Wird Gott mir Söhne geben von allen meinen Frauen? Werden meine Söhne in all den heidnischen Völkern Könige werden und die Götzen zertrümmern? 8. Gesang. Die Königin freute sich und machte sich zur Abfahrt bereit. Der König begleitete sie auf ihrem Weg mit viel Pomp und Zeremonie. Salomo nahm sie beiseite, so dass sie alleine waren, und nahm den Ring von seinem Ringfinger und gab ihn der Königin und sagte zu ihr, nimm diesen Ring, auf dass du mich nie vergisst. Und wenn ich einen Sohn von dir bekomme, soll der Ring sein Zeichen sein. Und wenn es ein Knabe ist, soll er zu mir kommen. Der Friede Gottes sei mit deinem Geiste. Während ich mit dir schlief, hatte ich viele Visionen im Traum. Und es schien, als ob eine Sonne aufging über Israel. Aber die Sonne wanderte nach Äthiopien. Dieses Land Äthiopien soll durch dich gesegnet werden. Gott will das. Bewahre alles im Herzen, was ich dir gesagt habe, auf dass du Gott anbetest von ganzem Herzen und des Vaters Willen tust. Der Herr stürzt die Arroganten und zeigt Mitgefühl mit den Kleinen. Er reißt die Throne der Stolzen um und bringt die Armen zu Ehren. Tod und Leben kommen von Gott und Reichtum und Armut sind verteilt nach Gottes Willen. Alles ist sein und niemand kann seinen Befehlen widerstreben und seinem Gericht im Himmel und auf Erden oder auf dem Meer oder in der Unterwelt. Gott sei mit dir. Geh im Frieden Gottes.